Also diese, damit ist gemeint, diese Selbstverleugnung hinzukriegen, nämlich den Wahrheitsanspruch weiterhin ungebrochen vor sich hinzutragen, sich aber sagen zu lassen, dass, jetzt kommen wir auf den Punkt zu, dass dies ja aber auch nichts anderes sei als bloß eine Meinung. Das ist allerdings schon ein ziemlich elementarer Widerspruch in der Religion, den, schade, dass er jetzt nicht mehr da ist, er hat es ja offensichtlich auch prima hingekriegt, den die heutigen, die zwei Amtskirchen bei uns ja auf jeden Fall hingekriegt haben, nämlich sich den Wahrheitsanspruch, die absolute Stellung, die sie beanspruchen, insofern abkaufen zu lassen, dass sie es zwar weiter behaupten dürfen und sich damit zufrieden geben, es weiter behaupten zu dürfen, oder besser ausgedrückt, ihre Existenz als Instanzen der Absolutheit, des Wahrheitsanspruches zu sichern, dadurch, dass sie sich selbst in den Grad, in die Herabsetzung, was hier die Heilung genannt wird, eine gerade Herabsetzung, also es sei auch nur eine Meinung unter anderen, hat angedeihen lassen. Eine kleine oder eine große Lüge in dem Zitat ist natürlich eh klar, das haben natürlich nicht die Pfaffen selber gemacht. Also die haben nicht das Alte Testament historisiert, haben sie mit Tricks, das haben sie nicht selber gemacht, das ist ihnen natürlich vom Staat aufgeherrscht worden. Das ist die andere Seite von dem, was Sie vorhin die historische Errungenschaft genannt haben. Das ist ihnen vom Staat aufgeherrscht worden. Andererseits mussten aber auch die Theologen es hinkriegen, diese Tatsache, dass der Staat das von ihnen verlangt und sie sich selber nun auch dazu stellen müssen und dass sie das nachvollziehen müssen, das hat allerdings sehr viel theoretische Mühe gekostet. Das hat ihnen viel Hirnschmalz abverlangt, aus der Religion selber heraus zu begründen, dass es richtig ist, dass es sich als Meinung im demokratischen Staate ein- und unterordnet. Dafür mussten dann wirklich Legionen von Theologen sich das ausdenken, dass das gut zur Religion passt, obwohl, ich sage es noch einmal, es passt nicht mit ihr zusammen. Und es löcken ja auch immer wieder welche gegen den Stachel und sagen, sie wollen an sich die Unterworfenheit unter das bürgerliche Meinungsfreiheitsdiktat so nicht hinnehmen. Der verstorbene Papst hat ja immer wieder so Töne in die Richtung gespuckt. Und der Neue, den müssen wir aber grundsätzlich mitverdächtigen, glaube ich auch. Wenn man das Zitat, also die Religion hat sich also nicht von Gewalt und Herrschaft, wie es hier im Zitat steht, abgewendet, sondern sie hat eingesehen, in Anführungszeichen, man kann aber auch sagen wirklich, weil der praktische Zwang ist nun mal so, sie hat eingesehen, dass sie sich unter Gewalt und Herrschaft einordnen muss, eine Kritik daran ist das natürlich nicht, dass sie sich an das zu halten hat, was diese Gewalt hier, wie gesagt, in Form des Meinungsfreiheitsdiktats aufherrscht. Warum der Staat das tut, ist ja nicht schwer zu verstehen. Das hat der Wolf aber vorhin auch schon angefangen. Das ist natürlich eine demokratisch wiederum sehr hochstehende Tugend, was dann eine so sich einordnende Kirche leistet. Wenn sie eben mit lauter Schäflein versehen ist, die, das habe ich auch vorhin auch schon gesagt, die einen sehr prinzipiellen Unterordnungsgedanken wie eingefleischt mit sich herumtragen. Man könnte auch sagen, ein moderner Christ ist sowas wie ein Musterdemokrat. Moment, nein. Nein, weder eine noch zwei Minuten. Weil er ja von Haus aus mit dieser Selbstzufriedenheit herumläuft, dass er ja einer ist, dem im Prinzip die Welt nichts anhaben kann, weil er hat ja von vornherein schon einen, der über ihn bestimmt. Der ist ein gütiger Vater, der ist natürlich auch ein wachender und im Zweifelsfall auch strafender Vater. Aber grundsätzlich ist er begleitet sein Leben lang von dem, der über ihn wacht und der am Schluss, sofern er sich in diesem irdischen Leben anständig bewährt, dann auch gnädig bei sich aufnimmt. Ich will mich jetzt nicht über die Religion groß auslassen, nur es ist keine Frage und kein Wunder, dass der bürgerliche Staat, im Zitat, der ja mal angetreten war mit der Säkularisation, die Religion überflüssig zu machen, naja, schön wär's, dann doch wieder als eben diese gezähmte Religion sehr viel Gefallen an ihr gefunden hat, beziehungsweise nachdem er ihr diese Leistungen abverlangt und sie an sie vollzogen hat, ihr auch wieder den Ehrenplatz im Kanon der Meinenden, im großen Chor der Meinenden eingeräumt hat. Nicht weiter verwunderlich. Wenn man kurz noch ins nächste Zitat steht, wie man das auch mal ganz kompliziert ausdrücken kann. Genauso wie der Rechtsstaat mit seinem Gewaltbund wohl die Rechte der Minderheiten schützt, genauso schützt er die Rechte der Mehrheitskultur, wo sie von einer Minderheit in Frage gestellt werden. Die Einsicht, dass mit diesem friedensstiftenden Modus vivendi nicht der Wahrheitsanspruch der einzelnen Religion berührt wird, das habe ich vorhin gesagt, also der Wahrheitsanspruch, der bleibt bei ihr. Was er hat überhaupt nichts zu bedeuten. Darf also immer weiter an ihre Wahrheit glauben und die behaupten, aber sie hat überhaupt nichts zu bedeuten. Setzt eine Theologie voraus, die die Religionsfreiheit nicht als strategischen, sondern als genuin theologischen Wert begreift. Das ist interessant, was soll das heißen? Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die muss also selber sich beibringen, theoretisch beibringen, theologisch, genuin theologisch beibringen, dass sie zwar einen Wahrheitsanspruch hat, dass sie ihn aber auf keinen Fall, wie in früheren alten Zeiten, auch als wahr und praktisch durchzusetzen behaupten soll. Sie soll also es hinkriegen, diesen Widerspruch an sich selbst und in ihrem Lehrgebäude durchzuexerzieren. Jetzt kommt's. Die Zukunft des Islam wird davon abhängen, ob er eine solche Theologie auszubauen und massenwirksam zu verkünden mag. Das ist jetzt im Kontrast zu dem Zitat vorher mit den Optionen im Absoluten. Deutet sich jetzt an, was ist also die Kritik, was ist die Vorschrift, die hier jetzt mal ganz Theologie, ganz religionsintern hervorlugt. Naja, das sollen die auch einmal lernen dort, dass man die Religion und das große Gebäude der Meinungsfreiheit in diese spezielle demokratische Herrschaftsform mit einkleidet. Sie sollen lernen, dass sie die Religion an ihren richtigen Platz stellen. Sie sollen lernen, dass Gott an den richtigen Platz gehört. Und das ist ihr ganz grundsätzlicher Fehler, dass sie noch wirklich behaupten, der Gott wäre über die anderen Meinungen hinausstehend. Insofern haben sie auch gar keine Meinungen. Wenn sie behaupten, es gäbe den göttlichen Willen und der sei bestimmend, dann kann man natürlich, wie selbstverständlich, es ergibt sich ja tautologisch, sagen, also haben sie weder Meinungsfreiheit, also keine Meinungen, wenn sie von vornherein sagen, dass ja alles immer noch vom göttlichen Gesetz herunter bestimmt ist. Umgekehrt noch einmal, also ist ihnen beizubringen, besser noch, die Theologen, die Muslimischen selber, müssen an ihrem theoretischen und religiösen Lehrgebäude so viele Operationen vornehmen, dass sie am Schluss den Wahrheitsanspruch zwar behaupten, aber ähnlich wie die Christen, die diese grandiose Leistung geschafft haben, aber auch nicht mehr verkünden und den Leute nicht mehr in entsprechender Hinsicht agitieren. Also es darf nicht massenwirksam zu verkünden, das muss aufhören. Um es noch schöner theoretisch auszudrücken, letztlich steht in dem aktuellen Konflikt eine kulturelle Errungenschaft auf dem Spiel, die sich der Westen im Interesse des Friedens von keiner politischen oder wirtschaftlichen Macht wieder abhandeln lassen kann. Die mühsam erworbene gegen dogmatische und totalitäre Ansprüche aller Art durchgesetzte Differenzierung von Innen- und Außenperspektive, die Lektion, die das Christentum gelernt hat und der Islam in weiten Teilen noch vor sich hat, lautet: zu jedem legitimen Selbstverständnis, das wäre jetzt also dieser Wahrheitsanspruch, das ist legitimes Selbstverständnis, gibt es eine legitime Außenperspektive, das ist der Staat, der sagt, das ist aber auch bloß eine Meinung, so kann man es auch ausdrücken, eine legitime Außenperspektive, die diesem Selbstverständnis zuwiderlaufen darf. Das darf ist natürlich besonders lustig, weil sie läuft dann nicht nur, darf nicht nur dagegen laufen, sondern läuft ja wirklich gegen das legitime Selbstverständnis, ist vielleicht dem Wahrheitsanspruch der Kirche dagegen. Dies also dann die legitime Außenperspektive, kompliziert ausgedrückt, aber dennoch verständlich, ist also nicht einfach bloß legitim, sondern die ist, das hat der bürgerliche Staat mit der Meinungsfreiheit festgelegt, die ist verbindlich. Auch und gerade für die Religion. Um also das Wuchtige der Meinungsfreiheit nochmal zu unterstreichen, indem der Staat sagt, diese Belange die nicht irgendein dummes Nebenzeug oder unwichtige Gequatsche, sondern schon Sachen, die sich auf gesellschaftlich interessante Tatbestände richten, die soll schon der Mensch in seinem Geist herumwälzen dürfen, die darf er auch äußern, was er davon hält, aber sie relativieren sich aneinander, sie egalisieren sich und machen sich selber wechselseitig wirkungslos mit eben diesem Meinungsfreiheitsdiktat. Damit erschließt sich umgekehrt der Staat seine Freiheit, indem er sagt, er ist ja als der Gewährer dieser Meinung über allem stehend. Wenn es überhaupt eine Meinung gibt, die praktisch wirksam werden kann, dann liegt es allerdings und überhaupt an ihm, ob er sie wirksam werden lässt, also ob er die materiellen Bedingungen der Betätigung dieser Freiheit zulässt oder herstellt, je nachdem, also indem er überhaupt ihr dann das Siegel einer Wirksamkeit, einer praktischen Wirksamkeit verleiht. Also ist es die andere Seite der Verunmächtigung der Meinenden, ist also auf der anderen Seite die totale Entscheidungsfreiheit, die der Staat sich eben so sichert. Alle gesellschaftlichen Umstände, in denen sich die Menschen befinden, bleiben ihnen damit vorausgesetzt, sie haben sich in denen zurechtzufinden und zu bewähren. Sie können sich zum tausendsten Mal ihr Teil dazu denken, sie dürfen es auch sagen. Aber wie sich diese gesellschaftlichen Umstände behaupten, verändern oder umwälzen, je nachdem, liegt ganz und gar nicht an dem, was sie untereinander besprechen und ausmachen und wo sie, das war mein Anfang, dann aber auch auf Einigkeit und Durchsetzung oder auch Streit und Zerfall untereinander setzen würden und das dieses oder jenes tun. Dem Staat ist es dann völlig wurscht, weil er sich dazu wurschtig gemacht hat mit seiner Gewalt, ist es dann völlig wurscht, ob die Leute sich über irgendwas einig sind oder zutiefst zerstritten sind. Es verbleibt ja schlicht und einfach in der Niederung des freien Meinens. Das ist dann auch kein besonderes Wortspiel mehr, dass es also nur einen Gott gibt auf der Welt, der wirklich zählt, das ist halt der Staat. Der duldet keine fremden Götter neben sich, beziehungsweise er duldet sie in dem Sinne, dass sie sich, noch einmal, was für eine unglaubliche Zumutung das ist an die Religion eigentlich, dass sie sich ihm unterordnen, und dazu gehört natürlich, dass sie auch alle Religionen wechselseitig anerkennen. Das war vorhin, wo das Fall war, dass die katholische Kirche der muslimischen, der islamischen zu Hilfe eilt. Naja, das gehört einfach mit dazu. Die tun halt das, obwohl es unglaublich verlogen ist, dass sie der islamischen Kirche sagen, ihr habt auch das Recht auf verletzte Gefühle genauso wie wir, obwohl sie in Wahrheit natürlich die Muslime in die Hölle hinaus missionieren wollen eigentlich. Das ist ja klar, weil die Muslime haben ja nichts verloren in einer Welt, die letztlich vom christlichen Gott bestimmt ist. Das ist ja für die ein Ärgernis, dass es immer noch einen blöden Allah gibt. Aber das, muss man sagen, hat ihm wiederum der Staat aufgeherrscht. Sie müssen anerkennen, dass auch Allah ein anständiger Gott ist. Ist auch kein Problem, weil es in Wirklichkeit ja nur einen gibt, nämlich den Staat selbst. Also kann es unter ihm, sagt der Staat, viele Götter geben. Für die Kirchen ist damit auch die Vorschrift erlassen, dann akzeptiere gefälligst alle anderen Religionen. Das gehört alles mit zum Umkreis der Meinungsfreiheit. Wie wird jetzt das habe ich versucht zu erklären, inwiefern die Meinungsfreiheit vorne als das große Banner aufgerichtet, das nun diesen Werteverderbern und Werteangreifern aus dem Osten, aus dem Morgenland entgegengehalten werden muss. Da hat es ja leicht etwas skurrile oder bizarre Züge, wenn gesagt wird, davon soll jetzt alles abhängen. Aber wenn man ein bisschen näher anschaut, merkt man, naja, das ist schon... Das ist schon eine recht fundamentale Sache, diese Meinungsfreiheit, weil in der ist ja ausgedrückt ein demokratisches Herrschaftsprinzip. So verlangt, und sofern seine Bürger das begrüßen, sichert er sich eine Untertanenschaft, die stolz auf ihre Freiheit zur Meinungsäußerung umgekehrt akzeptiert, dass die Bedingungen ihres Lebens eben nicht durch Meinung verändert oder beeinflusst oder verändert werden können, sondern damit stillschweigend, wie selbstverständlich, akzeptiert, dass alle Voraussetzungen des wirklichen Lebens, unter denen sie zurechtzukommen haben, jenseits des Kreises ihres freien Meinens sich befinden, sie umgekehrt aber sehr stolz darauf sein können, dass sie doch zu allem ihren Senf dazugeben dürfen, bis hin zu einer Kritik ihrer eigenen Herrschaft. Wobei, das muss jetzt schon klar gewesen sein, diese Kritik, die darf sogar hier noch geäußert werden. Dass das so weit geht, die Freiheit zur Meinungsäußerung. Aber wenn sie darauf bedringen würde, wenn wir uns jetzt tatsächlich herausnehmen würden, diese Kritik zur Abschaffung des Staates praktisch werden zu lassen, dann würden wir allerdings, das ist ja wohl ziemlich klar, sehr schnell den Umkreis der Meinungsfreiheit verlassen. Aber so großartig ist der Staat, dass er selbst das hier, was ich hier erzähle, das hier selbst noch akzeptiert und sagt, das steht doch eh fest, das relativiert sich an allen anderen Meinungen, die in dieser Gesellschaft vertreten werden. Und da muss man halt sagen, leider ist es offensichtlich immer noch so. Das ist das Blöde, ja. Gut, also bleibt doch nichts anderes übrig, als weiterhin dagegen anzureden. Vielleicht ändert sich das mal irgendwann. Dies ist also ein durchaus substanzieller Bestandteil demokratischer Herrschaft, diese Einordnung der Individuen als frei Meinende. Und es ist also gar nicht weiter verwunderlich, dass mit diesem Herrschaftsprinzip auf die islamische Welt losgegangen wird. Eins habe ich schon angedeutet, es wird ja angekreidet, dass sie tatsächlich immer noch einen darüber stehenden, göttlichen, die Gesellschaft bestimmenden Willen unterstellt und behauptet, sich daran zu halten. Naja, was macht die also? Die sagt, die Art, wie bei uns Herrschaft ausgeübt wird, islamische Welt oder die religiös fundierte Staatsform, die sagen, wir üben bei uns Herrschaft anders aus. Hier wird die Einheit von Volk und Staat nicht über freies Meinen hergestellt, sondern indem sich ein Kanon von Pflichten und Rechten des Gläubigen, wie er letztendlich im Koran zu finden ist, aufgestellt wird und den der Staat jetzt sozusagen nur als Sachwalter von oben nach unten durchregiert. Warum ist das denn jetzt aber dann überhaupt so störend? Damit wären wir beim Anfang. Warum ist es überhaupt so störend, dass die jetzt ausgerechnet die blöde Meinungsfreiheit nicht haben? Naja, noch ein Zwischengedanken, dass die ihre Werte zu instrumentalisieren verstehen und damit ihre eigene Macht nur durchsetzen wollen. Das entdeckt man bei denen sofort. Da weiß man, die benutzen Werte ja auch bloß dafür, um sich die Leute gefügsam zu machen und damit der Gefügigkeit auf andere Staaten loszugehen. Das ist das Zitat Nummer 6, das schenke ich mir jetzt. Das gilt für hier natürlich nicht. Jetzt trotzdem, der Grund, dass dieses Feindbild, die sind ja religiös fanatisch, die sind, wie das in dem vorigen Zitat hieß, immer noch dem Absoluten verhaftet und sind von daher zu Schandtaten aller Art fähig, insbesondere zu der Schandtat, uns zu überfallen und unsere Werte kaputt zu machen. Warum das so gut passt, dieses Feindbild, ist es implizit eigentlich schon gesagt, indem diese religiös verfassten Gesellschaften sich herausnehmen, doch allen Ernstes noch eine alternative Herrschaftsform zu der hiesigen aufrechtzuerhalten, inwiefern sie sich nicht wie selbstverständlich und automatisch da ist ja gut, dass ich bald Schluss mache. Und selbstverständlich automatisch unseren Wertekanon anschließen, habe ich jetzt angefangen. Dann leisten sich natürlich eine Herrschaftsform, von der gesagt wird, die ist störend. Der Ausgangspunkt ist gesagt dann, aus ihnen entsteht Terrorismus heraus. Sie sind der Sumpf von störenden Bewegungen oder Widerstandsbewegungen, die wir uns als die überlegene Gesellschaftsform einfach nicht gefallen lassen können. Es ist ja jetzt ein schönes Eingeständnis, wenn denen gesagt wird, jetzt führt endlich mal bei euch Meinungsfreiheit ein, dann heißt es, das ist eine Art und Weise, wie eine stabile Herrschaft herstellt, die ihr gar nicht hinkriegt. Es wird ihnen ja der Vorwurf gemacht, sie hätten ihre eigenen Gesellschaften nicht im Griff. Sofern sie nicht selber gleich schon Terroristenstaaten sind, wie die Iran, wird ihnen ja der Vorwurf gemacht, sie hätten ihre eigenen Gesellschaften nicht im Griff, Beispiel Saudi-Arabien. Sie würden ja gerade mit Ihrer Art und Weise, dass Sie sich immer noch gegen eine westliche, werteverfasste Gesellschafts- und Weltmarktordnung zu stellen, würden Sie ja immer noch den Widerstand in den eigenen Reihen provozieren, wären also Unruheherde, selbst veranstaltete, selbst geschaffene Unruheherde, und das sollen Sie gefälligst aus der Welt schaffen, und dafür wird Ihnen die Demokratie als das Passendere unter dem Diktum, unter der Banner Meinungsfreiheit, wird Ihnen die Demokratie als das passendere, stabilitätsstiftendere Herrschaftssystem vorgeschlagen, sage ich mal höflich. Dass es natürlich nicht bloß vorgeschlagen wird, ist ja klar. Am Anfang auch schon gesagt gewesen. Es wird Ihnen ja Ihre gesamte gesellschaftliche, staatliche Verfassung streitig gemacht. Es wird ja von Ihnen verlangt, dass Sie überhaupt alles, was bei Ihnen das Verhältnis von Herrschaft und Volk ist, völlig auf neue Beine stellen, dass Sie alles, was die göttlich begründete Abhängigkeit, Dienstbarkeit und Zustimmung der Massen zum Staat gewesen ist, allen Ernstes aufkündigen und ganz ersetzen durch eben dieses freie Meinen der Bürger, dass sie von Gott nichts mehr bestimmen lassen darf, sondern nur noch als private Glaubenssache mit herum sich herumtragen darf. Das ist also einerseits ein sehr elementarer Angriff auf die Grundfesten dieser religiös inspirierten oder religiös verfassten Staaten. Es wird Ihnen ja eine Erschütterung der ersten Art zugemutet, witziger oder ironischerweise mit dem Verweis darauf, so könntet ihr aber auch wirklich eine stabilere Herrschaft hinkriegen, als wir es euch jemals hingekriegt habt. Mit unserer Art des Herrschens kriegt ihr mehr Ruhe, ruhig Stellung aller eurer Bürger hin, als wie ihr es hinkriegt. Nach der einen Seite ein schönes Eingeständnis und ein Selbstlob, ein bezeichnendes Selbstlob der bürgerlichen Demokratie über sich, wie sie es geschafft hat, ihre Leute in den Griff zu bekommen und unruhig zu stellen. Auf der anderen Seite ein paradoxer und lustiger Antrag an die dortigen Herrscher, die sollen sich doch gefälligst unsere Herrschaftsprinzipien zu eigen machen, was sie bis ins Innere erschüttert, aber dem wird ja dann auch nachgeholfen, wenn sie es nicht richtig tun. Dafür stehen ja die gesamten Gewaltaktionen, die zu Eingang erwähnt worden sind. Und dann bekommen sie eine bessere Herrschaft hinzu als zuvor. Und das ist natürlich nicht so gemeint, dass sie dann solche werden wie wir, also marktwirtschaftlich, demokratisch auf dem Weltmarkt erfolgreich agierende Konkurrenten, sondern eben dies soll dann endlich ihre perfekte Unterordnung sicherstellen. Werdet demokratisch, damit ihr das, was die Sachgesetze des Weltmarktes und der imperialistischen Aufsicht sind, die schon längst über euch wirken, gegen die ihr immer wieder so störend euch verstoßt, damit die endgültig durchgesetzt werden können, werdet so wie ihr, das ist so eine kleine Paradoxie am Schluss, werdet so wie wir, damit wir eure komplette Unterordnung unter uns bekommen. Werdet demokratisch, damit ihr Untertanen sein könnt. Man könnte also das mit der Demokratie und dem Untertanen noch weiter treiben und sagen, die Demokratie soll in diesen Staaten eingeführt werden, damit sie Untertanen einer Staatengemeinschaft werden, in der die Machtverhältnisse schon längst geklärt sind. Dass dies natürlich kein Aufruf ist, im Unterschied zu dem Geschmarre von diesen Zeitungsschreibern am Anfang, kein Aufruf tut das oder übernimmt Wert und so, das sollte klar sein. Sondern dass hinter diesen gefälligst Demokratie einführen, alles andere ist rückständig, gefährlich und terroristisch, dass hinter diesen natürlich überhaupt eine sehr umfangreiche und massive Gewalt steht, ist ja klar. Und dass dazu Demokratie muss sein, Werte, Meinungsfreiheit und so weiter, der entsprechende Wertebegleitkanon ist, sollte auch klar sein. Also ich wollte noch, weil zum Iran wollte ich eigentlich jetzt noch ein paar Bemerkungen machen, aber das wird ja zu lange. Vielleicht noch eins, das Zitat 7, das fand ich sehr schön. Dann diesem unverschämten, dreisten Selbstverständnis, mit dem die hingehen. Aber eigentlich muss man sagen, auch wieder furchtbar Recht haben. So finde ich meinen Zettel. Ja. In einer seiner Kampfreden hat der iranische Präsident Ahmadinejad gesagt, die Zeit der westlichen Hegemonie sei vorüber. Besser hätte er nicht ausdrücken können, worum es der Teheraner Führung geht. Das ist schon mal gut, ne? Das steht ihm nicht zu in Kampfreden. Wir machen keine Kampfreden. sondern nur der macht Kampfreden. Das steht ihm nicht zu, zu sagen, die Zeit der westlichen Hegemonie sei vorüber. Denn erstens, es gibt sie ja gar nicht, die westliche Hegemonie. Das ist ja schon eine unverschämte Behauptung von dem. Aber erst recht kann er nicht sagen, die solle jetzt vorbei sein. Also das, was vorüber ist, darf auf keinen Fall vorbei sein. Also das, was es nicht gibt, darf auf keinen Fall vorbei sein. Merkt ihr bei solchen Sätzen, ne? Der sagt westliche Hegemonie, Unverschämtheit, und dann will er auch noch, dass sie aufhört. Besser hätte er das nicht ausdrücken können, worum es der Teheraner Führung geht, wenn sie die Auseinandersetzung über die Mohammed-Karikaturen und über ihr Atomprogramm hochspielt. Die Teheraner Führung spielt ihr Atomprogramm hoch. Das muss man sich mal vorstellen. Ihnen wird hier eine brauche ich ja nicht erklären, kann ja jeder in der Zeitung lesen, ein massivster Angriff auf die Art und Weise, wie sie sich als meinetwegen auch atomar gerüstete Macht zu behaupten versuchen, wird gegen sie gefahren bis zu einer manifesten Kriegsdrohung und dann sind sie es, die ihr Atomprogramm hochspielen. Ahmadinejad will die vom Abendland geprägte politische und moralische Ordnung in Frage stellen, die seit Jahrzehnten das Fundament der internationalen Politik bildet. Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Rüstungskontrolle. Das sind für ihn keine universell gültigen Werte, sondern nur Herrschaftsinstrumente Amerikas und Europas. Sagt er hier im empörten Ton, wo man sagen muss, aber da hat er doch recht, der Ahmadinejad, egal was man sonst von ihm denken will. Meinungsfreiheit habe ich jetzt erklärt, inwiefern das ein demokratisches Herrschaftsprinzip ist. Menschenrechte, was sind denn Menschenrechte? Ich bescheinige einem anderen Staat, er würde einen menschlich verwerflichen Umgang mit seinen Untertanen pflegen, er würde sich nicht an das ureigenste Menschenrecht, das einem jeden zukommt, halten, wäre verletzend und zwar grundsätzlich unrechtmäßig gegenüber seinen eigenen Untertanen. Damit greife ich das Verhältnis von Herrschaft und Führung grundsätzlich an, bestreite ihm, wie gesagt, die Rechtmäßigkeit der Herrschaft, was natürlich auch nur derjenige kann, der überhaupt die Kategorie Menschenrechtsverletzung einführt, weil er in die Souveränität anderer Staaten hineinregieren will und kann. Das kann sich natürlich nicht jeder Staat herausnehmen, anderen Staaten die Unrechtmäßigkeit ihrer Herrschaft vorzuwerfen, weil dann muss er ja, wenn er selbst nicht stark genug ist, mit ziemlich viel Vergeltung oder entsprechenden Gegenmaßnahmen rechnen. Denn das lässt sich ja eigentlich kein Staat vorwerfen, dass er im Prinzip ganz grundsätzlich unrechtmäßig sei. Bis gerade China versucht, hat man ja gesehen. Die haben jetzt gesagt, das können sie sich mittlerweile auch leisten, mit der Menschenrechtswaffe gegenüber den USA aufzutrumpfen, wenn die ihnen dauernd mit den Menschenrechten gehen. Aber ausgerechnet ein Iran, wenn dem gesagt wird, er müsse die Menschenrechte akzeptieren, dann weiß der doch, der Ahmadinejad, was die Menschenrechte sind, nämlich ein Instrument der Verunrechtmäßigung eines Staates und dann also auch in der Verlängerung des Hineinregierenwollens in einen Staat, sehr grundsätzlich die Nichtrespektierung der Souveränität. Und schließlich Rüstungskontrolle, das soll jetzt ein universell gültiger Wert sein. Wer soll denn überhaupt über Rüstungskontrolle eine Macht haben? Ja bitte, alle Staaten. Ist das ein für alle Staaten für universell gültiger Wert, dass sie sich wechselseitig ihre Rüstung kontrollieren? Das ist doch noch allemal eine Angelegenheit, die diejenigen in die Welt gesetzt haben, die über die überlegene Rüstung verfügen und anderen eine Kontrolle aufherrschen wollen, was die gar nicht dürfen, sondern was die unter dem Standpunkt derer, die über die vorherrschende Kraft verfügen, sich überhaupt noch erlauben dürfen, am besten gar nichts. Wie in dem Fall des Iran wird ihm gesagt, du darfst überhaupt, Rüstungskontrolle heißt bei dir, nicht du kontrollierst die amerikanischen Atomwaffen, sondern die bleiben selbstverständlich bestehen, sondern ich kontrolliere deine Waffen. Also noch einmal, universell gültige Werte sind das nun wirklich nicht Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Rüstungskontrolle, sondern das sind, wenn schon, die Kampfwerte, mit denen dann letztlich auch sehr praktisch auf diese ganze Gegend losgegangen wird. Dazu das nächste Mal mehr.